sollte ich jetzt nur so weiter speiern, wo ich vergesse, dass sie so Kröger wieder kommt. Ich liege schon hier und runter, wenn man den dran denkt. Zwei Bier, genau. Ist ein allgemeines Plan, Titel verteidigen. Naja, auf die AGBs und naja, das ist dann auch auf jeden Fall ganz schön lang die Treppe. Wer spielt denn das Wochenende? Es zieht sich ja. Es ist gar kein Ende zu sehen. Geht die wohl ewig so weiter? Theoretisch wäre es ja möglich. Moment mal, jetzt ganz langsam. Ist eine ganz normale Treppe. Ein paar mehr Stufen vielleicht. Ja, vielleicht. Aber wie viele? Das gibt's doch gar nicht, eine Treppe, die kein Ende hat. So ein Blödsinn. Vielleicht. Vielleicht war das ja mein Stollen. Ja, Bergbau war hier, klar. Bist du sicher? Gab es hier in der Gegend überhaupt Bergbau? Hier gab es gar keinen Bergbau. Vielleicht war das ja so ein Notausgang oder so. Irgendwie sowas. Ja. Die Treppe muss ja ein Ende haben. Wäre doch unlogisch. Wahrscheinlich. Erinnerst du dich an die Doku über die Mönche in China? Die 39.000 Kilometer laufen, um zur absoluten Erkenntnis zu gelangen? Ja und? Ich will keine Erkenntnis. Ich will, dass die Treppe mal endet. Das ist doch schon mal eine. Ja, dann soll ich jetzt 39.000 Kilometer laufen? Vielleicht. Wäre das so schlimm? Treppe ist gleich vorbei. Ein bisschen schneller gehen, dann habe ich es gleich hinter mir. Wie fühlst du dich? Ist immer noch nicht vorbei, oder? Nein. Das kann doch nicht sein. Es muss doch ein Ende haben. Du könntest natürlich umdrehen. Ja, genau. Einfach umdrehen. Ja, ist vielleicht besser. Puh. Willst du nicht wissen, wie es weitergeht? Jetzt sind wir schon so weit gegangen. Ist vielleicht gar nicht mehr weit. Ist doch unlogisch, eine Treppe, die kein Ende hat. Zwar denkbar, aber unlogisch. Nein. Ich weiß nicht. So nichts passiert. Bist ein bisschen außer Atem. Geh weiter. Okay. Gut. Gehen wir noch weiter. Ein bisschen unheimlich ist ja schon hier. Könntest du ein Gedicht aufsagen? Was denn für ein Gedicht? Was soll das denn? Na, zur Beruhigung. Zur Entspannung. Zur Ablenkung. Ich kann doch überhaupt keine Gedichte. Erinnerst du dich nicht? Das eine von Goethe aus der Schule. Ein Gleiches. Das Kurze. Das müsstest du noch parat haben. Ach, das über diese in der Natur, ja. Ach, was soll das denn jetzt? Probier's doch aus. Hast doch nichts zu verlieren. Ist wie das Pfeifen im Walde. Wirst sehen. Na schön. Wie fing das nochmal an? Über allen Gipfeln. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Genau. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein? Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur. Warte nur. Balde? Balde ruhst du auch. Ja. Gut. Und, fühlt sich besser? Scheiß Gedicht. Hört ihr gar nicht auf hier. Ist hier jemand? Hallo? Hier muss doch irgendjemand irgendwas sein. Beruhig dich. Ist doch nichts passiert. Die Treppe ist genauso da wie vorher. Die muss ein Ende haben. Die wird ein Ende haben. Irgendein Ende. Ja. Ganz ruhig atmen. Tief ein- und ausatmen. Gut so. Beruhig dich. Ja? Und jetzt lass uns weitergehen. Ich kann das nicht. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ist gut. Ich kann nicht mehr. Ist normal, dass du Angst hast. Ich kann einfach nicht mehr. Hey. Es geht nicht mehr. Reiß dich zusammen. Es geht nicht mehr. Denk doch an Churchill. Du musst die Tatsachen anschauen. Denn sie schauen dich an. Tatsache ist doch, dass ich hier verdammt nochmal festsitze auf so einer blöden Treppe. Ja, das ist die Tatsache. Was soll das jetzt? Obwohl du ja nicht festsitzt. Wenn du aufstehst, können wir weitergehen. Okay. Aufstehen, weitergehen. Also gut. Erinnerst du dich an Napoleon? Mhm. Man kann keinen Eierkuchen backen, ohne Eier zu zerschlagen. Ja, ich weiß, es klingt banal. Aber ist da was dran, oder? Es darf ruhig mal wehtun. Ja, es darf ruhig mal wehtun. Das stimmt. Ich habe jetzt auch ein Zitat für dich. Der Weg zum Ziel verläuft nie gerade. Allerdings auch nicht krumm. Genau besehen gibt es ihn gar nicht. Nicht schlecht. Klingt gut. Wo kommt denn das her? Von Susan Sontag. Habe ich irgendwo gelesen. Guter Mann. Ja, das passt. Na dann. Dann können wir einfach weitergehen. Vergessen wichtig, dass die Frau Kröger den bekommen sollte. Hier noch so liegt ja schon in der Front. Und wäre mein Interesse bekunden. Zwei Bier und zwei Bier, genau. Den Handel auf die Gewinn darf sie richtig auf sie. Auf die AGBs. Bayern hat den Notfall für Sommer gesehen. Schuhe, die Klausel.